Kapitel 4, Übung A6. Hören Sie den Text und kreuzen Sie die richtige Lösung an. Die Beleuchtung von Höhlen und allem, was darauf folgte, lässt sich in 5 Wörtern zusammenfassen. Lagerfeuer, Fackel, Kerze, Glühbirne und nun die LED, die Light Emitting Diode. Was ist das Neue an der LED? Die LED ist programmierbar und leuchtet in allen Farben, also auch in warmen. Und seit ein paar Monaten gibt es sogar eine, die so hell wie eine gute alte 100 Watt Glühbirne strahlt. Aber LEDs stehen noch für etwas anderes. Sie sind ein sichtbares Zeichen dafür, wie sich das Wohnen verändert. Man schraubt die programmierbare LED in eine alte Fassung, steckt einen kleinen Kasten in eine Steckdose, der die Leuchte mit dem heimischen WLAN verbindet. Schon hat sich die Wohnung oder das Haus in ein sogenanntes Smart Home verwandelt. Zumindest ein bisschen. So ist es praktisch überall im Haushalt. Alltagsgegenstände bekommen durch Computerchips und Software neue Eigenschaften. Mal sind es Steckdosen, mal Kaffeemaschinen, Fenstergriffe, Waschmaschinen, Öfen, Fernseher oder Duschköpfe. Der Besitzer kann das alles über sein Smartphone steuern. Ist das nicht nur Spielzeug für Wohlstandsbürger? Ich glaube, das tut den Erfindern Unrecht. Einige Funktionen verbessern nachweislich die Lebensqualität. So kann eine Leselampe mit programmierbarer LED-Leuchte, die das Alter ihres Besitzers kennt, abends automatisch den Blaulichtanteil erhöhen. Sie gleicht damit eine Schwäche aus, die alle Menschen befällt. In der Regel beginnt sie im Alter zwischen 20 und 30 und schreitet langsam fort. Je älter ein Mensch wird, umso weniger Kontraste kann sein Auge erkennen. Die Lampen passen sich entsprechend an, fügen mehr Blaulicht hinzu. So werden die Kontraste wieder stärker sichtbar. Der alternde Mensch kann besser lesen. Inzwischen nutzen 14% der deutschen Haushalte programmierbare Alltagsgegenstände. Oft sind es nur ein paar Lampen oder der Fernseher oder Rollos, die aus der Ferne bedient werden, um vorzutäuschen, es sei jemand zu Hause. 14%, ist das wenig oder viel? 14% sind erst der Anfang. Das Konzept des Smart Home ist alt. Bill Gates, der Gründer von Microsoft, hatte sich bereits vor 20 Jahren ein hochtechnisiertes Wohnhaus am Lake Washington bei Seattle bauen lassen, das Musik, Licht, Temperatur und sogar die auf großen Bildschirmen gezeigten Kunstwerke dem Geschmack desjenigen einpasste, der den Raum betrat. Aber die große Schwachstelle der älteren Häuser war, dass sie einen zentralen Computer im Haus brauchten, der alles steuerte, und ein Kabelnetz, das alles verband. Außerdem waren die wenigsten Menschen in der Lage, das alles zu bedienen, geschweige denn zu programmieren. Also musste stets ein Fachmann kommen. Und wenn der Computer abstürzte, waren große Teile des Hauses blockiert. Zudem gingen die Kosten eines solchen Smart Home schnell in die Zehntausende, weil die Technik in der Regel bereits beim Bau komplett geplant und eingerichtet werden musste. Das Smart Home war also eine Sache für eine technikbegeisterte Minderheit. Richtig. Bis eine radikale Innovation das technische Konzept des intelligenten Hauses aus den vergangenen Jahren über den Haufen geworfen hat. Anstatt eines zentralen Computers werden heute das Smartphone und der Tablet-PC als Steuerungsgeräte eingesetzt. Das klingt banal und ist doch fundamental. Denn genau dieser Schritt beschleunigt die Entwicklung, was an den programmierbaren LED-Leuchten gut zu beobachten ist. Ende 2012 stellte Philips als erster Hersteller das System der programmierbaren LEDs vor. Heute verkauft jeder Baumarkt Leuchten, die man mit dem Smartphone bedient. Das macht es natürlich für die Konsumenten billiger. Genau. Smartphones und Tablets gibt es ohnehin in fast jedem Haushalt. Allein im abgelaufenen Jahr wurden in Deutschland 24 Millionen Smartphones und fast 10 Millionen Tablets verkauft. Es gibt aber noch einen zweiten Vorteil. Früher wurde der zentrale Hauscomputer selten ausgetauscht, was dazu führte, dass das Smart Home angesichts neuer technischer Entwicklungen schnell alterte. Handys darf der Verbraucher hingegen im Schnitt alle 18 Monate bei seinem Mobilfunkbetreiber auswechseln. So nimmt er am Fortschritt teil, ohne zusätzlich etwas zu zahlen. Die weiteren Kosten entstehen dann auch nicht mehr über Nacht. Man kann die Wohnung nach und nach aufrüsten, quasi in 100-Euro-Schritten. Heute die Lampen, später die Küche. Die Hürde, dann jeweils eine neue App zu installieren für die Waschmaschine oder das Licht, ist gering. Plug and play. Installieren und loslegen. Das haben die Verbraucher gelernt. Und neue Funktionen fügen die Hersteller einer App einfach beim Update hinzu. Wie sieht es mit den Nachteilen aus? Ein Handy zu benutzen heißt heute, sich ein Datenschutzproblem im wahrsten Sinne des Wortes ins Haus zu holen. Ja, die Frage ist, ob man Firmen wie Miele, Philips und so weiter zutraut, den Datenverkehr zwischen ihren Firmenrechnern und den Smartphone-Apps so sicher zu verschlüsseln, dass niemand damit Unfug treibt. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass irgendwann ein paar böswillige Computerfreaks alle Waschmaschinen gleichzeitig in den Schleudergang schalten. Überwiegt der Nutzen das Risiko? Alles spricht dafür, dass die Verbraucher sagen, ja, die Sache wird es langsam wert.